Höhere Wesen sind auch keine Erlösung. Ich habe den Vortrag in 4 Teile aufgeteilt. Das erste wäre nochmal so ein bisschen ein Streifzug durch den Supermarkt der höheren Mächte. Im zweiten Teil geht es auch um einen Glauben an mystische Kräfte, den weit verbreitetsten Glauben überhaupt. Und das ist derjenige an die Marktwirtschaft, Vulgo-Kapitalismus. Im dritten wird es dann um das barbarische Potenzial gehen, des Glaubens an höhere Mächte und der Sehnsucht nach höheren Mächten. Und im vierten Teil dann um Kritik und Emanzipation mit der gewagten These, dass eine Welt ohne höhere Mächte möglich sei. Also Teil 1, für jeden etwas im Supermarkt der höheren Mächte. Das ist so eine Statistik über die Kirchenaustritte in Deutschland seit den 90er Jahren. Man sieht, sie halten sich doch konstant auf einem relativ hohen Niveau in beiden Kirchen. Eine aktuelle Grafik, die anzeigt, dass mittlerweile über ein Drittel der Menschen in Deutschland konfessionslos sind. Die beiden großen Kirchen noch ungefähr jeweils 30% haben. Na, irgendwie kann das dem lieben Gott nicht so ganz gefallen. Aber wenn man näher hinsieht, was hinter dieser Kirchenkritik wirklich steckt, dann muss der liebe Gott vielleicht so traurig doch gar nicht sein. Denn sehen wir uns mal an, das ist hier ein Beispiel. Da geht es um die Gründe von Kirchenaustritten jetzt aus der katholischen Kirche. Und man sieht, wenn medial irgendwas hochgezogen wird, hochgekocht wird, 2010 die Missbrauchsaffäre, 2013 die Affäre um den Thebats von Els, dann steigen die Kirchenaustritte. Also um den lieben Gott oder die Grundlagen von Religiosität scheint es da eigentlich weniger zu gehen, als vielmehr um eine konkrete, sehr vordergründige Unzufriedenheit mit dem und jenem an der Kirche. Weil trotzdem hoffen ja Millionen. Allein der Hype, der um jeden neu gewählten Papst entsteht, jetzt also um Franziskus, er wird die Kirche reformieren, er wird die Kirche endlich wieder attraktiv machen. Darin zeigt sich ja schon ein massenhaftes Glauben wollen. Und für die einen ist es der Franziskus, für die anderen ist es die Käsmann. Aber der Wunsch, dass die Kirche endlich wieder etwas wird, in dem man sich wohlfühlen kann, ist weit verbreitet. Also Religiosität ist sehr zählebig und sie ist auch wandlungsfähig. Und ich glaube, man sollte den Begriff der Religiosität wirklich sehr weit fassen und nicht nur auf die christlichen Kirchen und den lieben Gott beziehen. Also der liebe Gott kann mal diese Form annehmen, nicht der Fußballgott. Und dieser Hype um den Fußball hat natürlich durchaus religiöse Züge, massenreligiöse Züge. Ich weiß nicht, ob jeder diese Maschine kennt, Google Engram Viewer. Das ist eine ganz spannende Maschine, die basiert auf dem Prinzip, mittlerweile ist sehr viel Literatur aus 2 Jahrhunderten digitalisiert. Und wenn man dann nun, kann man verschiedene Sprachen, verschiedene Zeiträume einstellen, und wenn man dann nun bestimmte Begriffe eingibt, dann kommt man da zu ganz interessanten Ergebnissen. Also um das Funktionsprinzip dieser Suchmaschine mal zu verdeutlichen. Wenn man also die Sprache Deutsch einstellt, einen Zeitraum von ungefähr 1920 bis heute einstellt und das Wort Führer eingibt, dann wird man wenig überraschend sehen, dass es in den 30er Jahren einen massiven Anstieg der Verwendung des Begriffs Führer in der deutschsprachigen Literatur gibt und dass das in den 40er Jahren dann auch wieder massiv abnimmt und sich so langsam dann verläuft nach heute. Oder ein anderes Beispiel, um das Funktionsprinzip noch zu erklären, nimmt man die letzten 60 Jahre, gibt das Wort Mauer ein in der deutschen Sprache, dann wird es auch nicht verwundern, dass Anfang der 60er Jahre es da deutlich hochgeht, also Bau der Berliner Mauer, und dass es dann Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre nochmal ganz stark, ganz häufig das Wort Mauer vorkommt, weil, klar, Mauerfall. Also, nachdem das Funktionsprinzip jetzt dieser Maschine erklärt ist, schauen wir uns mal bestimmte Begriffe an. Gehen wir mal immer die letzten 50, 60 Jahre, gehen wir mal Religion ein. Da wird man sehen, dass es nicht so große Schwankungen gibt. Es geht in den 70er mal ein bisschen runter, es geht dann wieder mal ein bisschen hoch in den 90ern. Und nach heute zu geht es wieder ein bisschen runter, ist einigermaßen gleich geblieben, dieser Begriff. Gibt man aber zum Beispiel diesen Begriff ein, Spiritualität, ein vollkommener Wischiwaschi-Begriff, den kein Mensch erklären kann, insbesondere nicht die, die meinen, sie seien spirituell, dann wird man seit den 90er Jahren eine steile Karriere dieses Begriffs in der deutschsprachigen Literatur feststellen. Gibt man Gott ein, naja, dann geht es so in den 60er, 70er Jahren deutlich zurück, bleibt dann ein Stand, geht ein klein wenig hoch, aber nicht irgendwie spektakulär hoch. Gibt man aber stattdessen die höhere Macht ein, dann sieht man, dass parallel zur Spiritualität in den letzten 15 Jahren dieser Begriff eine explosive Karriere macht. Ja, das ist eine Umfrage jetzt unter ganz jungen Menschen von 2010, also 4 Jahre jetzt alt. 12- bis 25-Jährige in Deutschland werden befragt. Nur ein gutes Viertel glaubt weder an einen Gott noch an eine höhere Macht. Ein Viertel glaubt direkt an einen persönlichen Gott, ein gutes Fünftel an eine überirdische Macht und ein Viertel weiß nicht so recht. Das ist die Verfasstheit auch jetzt der Jungen. Das sind aber nicht nur die Jungen. Der Glaube an höhere Mächte durchzieht die ganze Gesellschaft. Und immer nur als Beispiel mal die Astrologie. Ein absoluter Humbug, vollkommen unterirdisch, die Vorstellung, dass irgendwelche Sternkonstellationen zum Zeitpunkt der Geburt irgendeinen Einfluss aufs Leben haben könnten. Jedem Menschen, der intellektuell übers Kleinkindniveau heraus gewachsen ist, eigentlich vollkommen klar, dass es nur Humbug sein kann. Er freut sich massenhafter Beliebtheit, wird geglaubt und zwar massenhaft. Wenn wir uns mal eine Studie ansehen, dann heißt da, der Glaube an die Sterndeuterei hat sich heute zu einem Massenphänomen entwickelt. 97% der Deutschen kennen ihr Tiergeistzeichen. Jeder Zweite glaubt, an Astrologie sei etwas dran. Der Markt für astrologische Dienst- und Warnleistungen wuchs seit 1980 um 300%. Der Glaube an das Zutreffen astrologischer Prognosen geht quer durch alle Gesellschaftsschichten. 20%, also jeder Fünfte, plädiert für die Anerkennung der Astrologie als Naturwissenschaft. Das fängt schon damit an, dass viele überhaupt nicht den Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie kennen. Also Astronomie, die Wissenschaft vom Universum, und Astrologie, der Humbug, die Sterne lügen nicht. Und 10% gar plädieren dafür, diesen Humbug als Unterrichtsfach in den Schulen einzuführen. Lediglich 16% der Deutschen halten Astrologie für Unsinn. Jeder Siebte hält das für Unsinn. Claudia Barth, über alles in der Welt, Esoterik und Leitkultur, eine Einführung in die Kritik irrationaler Welterklärungen. Ja, und wir werden bedroht von allen möglichen undurchschaubaren höheren Mächten. Die UFOs sind ja schon ein Dauerbrenner. Seit einigen Jahren kommen jetzt noch die Chemtrails dazu, also Bösewichte wollen uns vergiften mittels Flugzeugen. Aber die bösen Mächte bedrohen uns nicht nur von oben, die kommen auch von unten, zum Beispiel in der Form von Erdstrahlen, wobei die Erdstrahlen den Vorteil haben, dass man wenigstens einen Magnetic Field Generator 40 kaufen kann, der davor schützt, anders als von den Chemtrails. Überhaupt ein unglaublicher Markt für diese Produkte. Ja, hier habe ich mal zufällig auf eBay so 40 Minuten vor Schluss mir damals angeguckt, und indem man weiß, dass bei eBay in den allerletzten Minuten oder gar Sekunden der Preis nochmal ordentlich hochgeht, ich möchte gar nicht wissen, welchen Preis dieses Ding hier erzielt hat. Ja. Es ist ein Biotensor, original von Dr. Oberbach. Und dieser Biotensor ist ein polarisiertes Testgerät, das energetische Zustände von elektrischen, magnetischen, atomaren Strukturen in der Natur anzeigen kann. Nach der Bioplasma-Theorie, vollkommener Humbug, lest mal, wenn es interessiert, auf Wikipedia nach, was das ist. Ja. Nach der Bioplasma-Theorie können mittels Beziehungstests und Verträglichkeitstests Aussagen über die Verträglichkeit von Medikamenten, Nahrungsmitteln, Geräte und alles, womit der Mensch in Kontakt kommt, gemacht werden. Ja, nur echt mit dem Schriftzug Biotensor Dr. Oberbach auf dem Handgriff. Verkauf von Privat, daher weder Umtausch noch Rechnung möglich. Also so ein Short wird gekauft, massenweise glauben Leute an sowas. Wünschelrutenpraxis, ne? Auch das, wie man die bösen Strahlen erkennt, wie man mit ihnen lebt, wie man sie nutzt. Pendel, Wünschelrute, auch das ein florierendes Geschäft. Da werden Mutungen und Messungen von natürlichen Störfeldern und Reizzonen angeboten, die mit Wünschelrouten vorgenommen werden. Routen als Orakel und Wegweiser, um das Lebensumfeld zu verbessern, Hilfsmittel zur Kontaktaufnahme mit Pflanzen und als Kommunikation mit Natur- und Elementargeistern, sowie zum Aufspüren von Kraftorten. Und wenn man dann in die entsprechenden Foren guckt, dann begegnet einem zum Beispiel sowas, ja. Mach dir doch mal eine Wünschelrute und versuch mal, ob du es kannst. Mir wurde es gezeigt, ich finde Wasserleitung und Stromkabel geht eigentlich ganz einfach. An einem Kraftort war ich auch mal mit dem Ding. Interessante Erfahrung. Die Wünschelrute drehte sich wie wild an manchen Stellen, richtig unheimlich. Dann der Forumsteilnehmer unterschreibt nun sympathischerweise gleich mit das Kind. Ja. Das Kind. Oder Katzen sind sehr empfänglich für derlei Dinge, das ist bekannt. Sie haben ihre Urinstinkte eben noch nicht verloren, so wie viele von uns. Ach, wären wir doch alle Katzen. Oder es begegnet einem die Schamanin. Hat sie die geistige Welt auf meine Internetseite geführt? Dann bin ich vielleicht auch die passende schamanische Praktikerin für sie. Meine Krafttiere und Geistführer in der geistigen Welt helfen mir, schamanische Heilarbeit anzuwenden. Vielleicht haben Sie Seelenteile verloren oder Sie haben das Gefühl einer Fremdbesetzung. Leiden Sie an Energieverlust oder ist Ihnen der Sinn des Lebens verloren gegangen? Plagt Sie eine Depression, eine Angst oder eine chronische Krankheit? Hier wird schon deutlich, um was es geht. Es sind ja wirklich Bedürfnisse, weit verbreitete Bedürfnisse angesprochen, Bedürfnislagen bei Menschen angesprochen. Mein Krafttier ist Ausdruck meiner ungeahnten Urkraft. Diese Kraft aktiviere ich in jeder Lebenslage, sei es darum, einen Parkplatz zu finden, in aller Eile ein Mittagessen zu kochen, ein schwieriges Gespräch zu führen, krank zu sein und so weiter. Also Schamanismus als unmittelbare Hilfestellung, den Alltag zu bewältigen. Oder andere wiederum empfehlen, man müsse aufrecht sitzend und Beine und Arme darf man auf keinen Fall überkreuzen, man muss die Hände nach oben öffnen und dann muss man in Deutschland warten, bis es 9 Uhr oder 21 Uhr ist und dann hat man gute Chancen, den göttlichen Heilstrom abzukriegen. Allerdings, ganz wichtig, der Heilungsprozess kann durch negative Gedanken und Zweifel beeinträchtigt werden. Deshalb gilt die Empfehlung, alles Negative, vor allem auch Kritiker des Freundeskreises zu meiden. Bei anderen wieder muss man die hohe Meisterin, die höchste Meisterin verehren, am Tag ständig rezitieren das Mantra, ich verehre die allerhöchste Meisterin Qinghai. Das hat erlösende und befreiende Wirkung und führt zur sofortigen Erleuchtung. Sehr sympathisch eigentlich die Bhagwans. Der Bhagwan, der Erleuchtete, sagt nämlich, ich will euch Lehre mit 2 E und nicht Lehre mit EH geben. Oder die Sahaja Yoga, die das Ego der Schüler vernichten will und sie so zur Hingabe bringt, da sagt die Mutter ganz einfach, gebt euer Denken auf. Ja, das ist doch irgendwie richtig schön ehrlich. Ja, und dieses gebt euer Denken auf, das könnte man eigentlich so als Leitmotto darüber stellen. Wie kommt es, dass so viele Menschen, durchaus gebildete, intelligente Menschen, bereit sind, ihr Denken so aufzugeben? Beispiel Bachblüten, Homöopathie und Co. Also diese Bachblüten, unheimlich weit verbreitet, der Glaube an Bachblüten. Das hat mal ein britischer Arzt, Edward Bach, vor 80 Jahren, irgendwie ist er mal über eine Wiese gelaufen und hat nach überhaupt keinem Kriterium, sondern einfach nach Intuition mal da ein paar Blüten gesammelt. Dann hat er sie irgendwie gekocht und dann hat er sie mal mit 1:1 mit Alkohol aufgefüllt und dann hat er das aber wieder ganz stark verdünnt. Also die Wirkung muss null sein, aber Millionen glauben daran. Oder ganz stark die Homöopathie, die mit Verdünnungen arbeitet, die einfach auf null rauslaufen. Da ist nichts drin. Die gängige Verdünnung 1:10 hoch 24, das würde heißen, wenn das ein Wirkstoff wäre, dass im ganzen Atlantischen Ozean noch ein Tropfen Wirkstoff wäre. Es gibt aber noch viel größere Verdünnungen, an die geglaubt werden. 1 zu 10 hoch 2000, das würde heißen, dass im ganzen bekannten Universum kein einziges Atom mehr gibt. Aber das wird geglaubt. Das wird massenweise geglaubt an die Wirkung von Homöopathie. Und zwar von Menschen, die zutiefst davon überzeugt sind, dass sie sehr kritisch sind und sich nicht mehr durch die Pharmaindustrie manipulieren lassen. Und wenn man mal auf Wikipedia schaut und sich da anschaut, welche Umsätze die Homöopathie macht, dann kommt man zu dem Schluss, es ist eine gigantische Pharmaindustrie, die die Leute ausnimmt ohne Ende. 2011 2 Milliarden Umsatz weltweit, davon in Deutschland fast 400 Milliarden, also die Deutschen haben da eine ganz schön starke Stellung. Zahlen über den Rohgewinn werden nicht publiziert. In diesen Globuli ist Zucker, ja, 1 zu 10 hoch 24, 1 zu 10 hoch 2000, die bestehen aus Zucker und aus sonst nichts. Und der Zuckerpreis beträgt 65 Cent pro Kilogramm. Globuli ohne Wirkstoff sind für weniger als 50 Euro pro Kilogramm erhältlich. Mit homöopathischen Wirkstoffen, in Anführungszeichen hingegen, werden sie für durchschnittlich 800 Euro pro Kilogramm verkauft. Somit bietet die Herstellung von homöopathischen Mitteln enorme Gewinnspannen. Globuli ohne Wirkstoff sind 75 Mal wertvoller als das Rohmaterial und durch das Zusetzen von homöopathischen Wirkstoffen steigert es sie erneut auf das 16-fache insgesamt. Das 1200-fache des Zuckers. Millionen Menschen zahlen das 1200-fache des normalen Marktpreises für Zucker und sind zutiefst davon überzeugt, sie lassen sich nicht manipulieren. Gebt euer Denken auf. Das ist der zentrale Satz. Die große Sehnsucht heißt Heilung. Heilung. Das wird einem immer wieder begegnen in allen esoterischen oder religiösen Angeboten, Heilung. Das hat natürlich was zu sagen über die Befindlichkeit von Menschen in dieser Gesellschaft. Der Weg zu dieser erhofften Heilung geht im Prinzip immer gleich. Vernunft ausschalten, irgendein geheimes Wissen erlangen und denjenigen, die dieses geheime Wissen schon besitzen, nämlich erleuchteten Führerinnen und Führern, dann auch zu folgen, weil die wissen es ja schon, die bringen mir ja auch das Licht. Und diese Denke schafft es mittlerweile in höchste Positionen. Die Frau Violetta Bulk ist seit diesem Monat EU-Kommissarin für Verkehr. Das ist eine Schamanin, eine bekennende Schamanin. Sie erklärt in ihrem Blog, dass Strukturen ihre eigene Leidenschaften hätten. Sie erzählt von ihrem Lauf über glühende Kohlen und schwärmt dabei von der kosmischen Erfahrung, die sie dabei tief innen verspürt und so weiter. Politische Erfahrung bringt Bulk hingegen kaum mit, naja, das ist ja auch nicht so wichtig. Aber solche Leute schaffen es mittlerweile in höchste Führung. Das sind nicht mehr nur irgendwelche Spinner am Rande der Gesellschaft, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Die Religion kehrt in verschiedenen Formen auf verschiedenen Gebieten wieder ganz stark zurück in die Politik. Also natürlich fällt einem da als erstes dieser Dschihadismus ein. Dieser brutale Dschihadismus, aber nicht nur in Nahost, sondern hier auch vor Ort, nicht in Herford, liefen dann Salafisten mit gezückten Macheten auf Jesiden zu. Wir schlachten euch im Irak, wir schlachten euch auch hier. Wenn man sich diesen Dschihadismus mal ein bisschen näher anguckt und untersucht, welche Werte hat denn der eigentlich, welche Werte haben Dschihadisten? Und was geht es denen so, was treibt die an, da wird man solche Dinge finden, also bürgerlich-demokratische Freiheiten sind gering geschätzt. Individuum überhaupt wird verachtet. Für die Gemeinschaft will man sich aufopfern. Es gibt einen ganz starken Kult um die Ehre, natürlich um die männliche Ehre. Eine Homophobie, eine ausgeprägte Frauenfeindlichkeit, ein Anti-Intellektualismus, ja Hass auf Intellektuelle, die sich wohl als was Besseres fühlen und nicht zu uns gehören wollen. Überhaupt jede Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation. Dann ein ganz oberflächlicher, personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, der einige wenige Gierige für die Krise verantwortlich macht. Überhaupt ein Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse. Ein Hass auf den Westen, auf die Juden und insbesondere auf den jüdischen Staat, also auf Israel. Die Rekrutierung verrohter Gewalttäter, eine große Todesaffinität. Wir lieben das Leben, wir lieben den Tod. Und wenn man diese Termen also alle sich auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man unweigerlich zu dem Ergebnis kommen, ja, das ist faschistisch, das kennt man doch alles. Das ist faschistisch. Es sind schon lange nicht mehr nur Nazis, die faschistisch sind. Aber in dieser Diskussion muss man auch aufpassen, das ist nur ein kleiner Exkurs, aber man muss auch aufpassen vor der Gefahr zu sagen, so ist er halt der Islam und wir im Westen sind irgendwie ganz besser, insbesondere das Christentum, weil Religion ist was vollkommen Subjektives und hängt immer total ab von der Interpretation der Heiligen Schriften durch Religionsanhängerinnen. Das ist ganz wichtig. Man kann auch nicht von dem Christentum reden. Als vor 20 Jahren in Ruanda dieser fürchterliche Genozid war, mit 1 Million Toten, waren praktisch alle, fast alle christlichen Gemeinschaften daran beteiligt. Und während des Genozids haben Muslime auffällig oft bedrohte Tutsi und Hutu beschützt. Also wo ist da der Islam oder wo ist da das Christentum? Oder das ist eine Meldung von diesem Jahr, vom Januar, in der Zentralafrikanischen Republik, begehen christliche Milizen Massaker an Muslimen. Kann man nicht sagen, das ist, wenn man nicht sagen würde, das ist das Christentum, wird man Millionen Christen natürlich auch beleidigen oder ihnen nicht gerecht werden. Oder die homophoben Massenaufmärsche, organisiert von den Kirchen. Wir haben das ja in Stuttgart seit einiger Zeit jetzt auch noch nicht in dem Ausmaß wie in Frankreich, aber es nimmt zu, diese Aufmärsche. Und ich denke, die sind auch nicht mehr nur in Stuttgart, auch in München, in Köln. Und ich glaube zu wissen, dass entweder in Hannover einer war oder demnächst einer sein soll. War einer, okay, genau. Also auch das breitet sich auch hier aus. Also dieses Bild hier vom bösen Islam und vom guten Christentum ist irgendwie natürlich nicht zu halten. Man sieht auch, dass die christlichen Kirchen und die muslimischen Verbände sehr gut miteinander können, wenn es um die Frage geht, dass Religionsunterricht zum Beispiel in Schulen stattfinden soll. Also um eine Aufklärung, Information von Kindern und Heranwachsenden über Religion ist ja überhaupt keine Frage, das muss sein, weil Religion nun mal in der Geschichte wie in der Gegenwart eine wichtige Rolle spielt. Aber es geht ja um die Verhinderung von Information, sondern um die Indoktrination von Kindern in Religion. Und deswegen wird auch der islamische Religionsunterricht nicht nur von der Deutschen Islamkonferenz gefordert, sondern selbstverständlich auch von beiden christlichen Kirchen, und zwar mit Vehemenz, und zwar seit Jahren. Und warum? Weil sie natürlich ein Fach Religions- und Weltanschauungskunde, wie es in Brandenburg zum Beispiel gibt, verhindern wollen. Und dieser Satz, es wird das soziale Klima fördern, wenn Blasphemie wieder gefährlich wird, also die sogenannte Gotteslästerung, Blasphemie, der könnte nun von jedem Islamisten stammen, klar. Der stammt aber hier von Martin Mosebach. Martin Mosebach, ein deutscher Dichter und Denker, Träger des Georg-Büchner-Preises der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung 2007. Der Mann hat durchaus Einfluss und er repräsentiert eine Denkrichtung. Sein Text mit dieser denkwürdigen Bemerkung heißt übrigens vom Wert des Verbietens. Das Forum Deutscher Katholiken sagt, nicht die Stärke des Islams ist die gefährlichste Bedrohung Europas, sondern die systematische Verdrängung des christlichen Glaubens aus der Politik und dem öffentlichen Leben, die zu einer geistigen Immunschwäche Europas führt. Im Islam sieht das Forum Deutscher Katholiken deswegen einen ganz natürlichen Verbündeten. Die Mitglieder beider Religionen müssen sich gemeinsam den zahlreichen Herausforderungen stellen, die eine gottferne Zeit uns aufgibt. Also, Engelchen und Teufelchen vertragen sich da eigentlich ganz gut. Zweiter Teil, da geht es um den anderen Glauben. Um einen Glauben, der von den allermeisten Menschen überhaupt nicht als Glaube überhaupt wahrgenommen wird. Und das ist der Glaube an die höhere Macht der Marktwirtschaft und auch die Unterwerfung unter diese höhere Macht. Das habe ich aus einer Marketingwerbung entnommen. Interessant ist hier das Glas Wasser. Ich weiß nicht, wer VWL studiert oder mal studiert hat, das hört ja jeder VWL-Student in der ersten Vorlesung. Das ist doch ganz einfach, wie wir wirtschaften. Das geht halt so, wenn Güter knapp sind, dann erzielen sie einen Preis auf dem Markt und dann so kommt die Wirtschaft in Gang. Das berühmte Beispiel, ein Dürstender in der Wüste und jetzt Wasser ist total knapp, da kann man für ein Glas Wasser unheimlich einen Preis erzielen und so funktioniert unsere Wirtschaft. Die Knappheit und die Güter werden angeboten und dann kommt der Markt in Gang und der Markt regelt alles mehr gut. Diese Vorstellung, dass die Welt so eingerichtet sein müsse und dass sie überhaupt nicht anders funktionieren kann, die ist ja nun mal Alltagsbewusstsein. Das erzählen nicht nur irgendwelche VWL-Professoren, sondern das ist das Alltagsbewusstsein. Wie soll es denn anders gehen? Weil natürlich dieser Glaube letztendlich Dinge voraussetzt, die er beweisen will. Weil er setzt voraus, dass es Privateigentum gibt, dass es einen Markt gibt und dass es Waren gibt. Also dieser Glaube an die Marktwirtschaft äußert sich darin, dass dieses Grundprinzip, das unser ganzes Leben durchzieht, nämlich dieses Arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können, dass dieses Grundprinzip sowas wie Natur ist, das geht doch gar nicht anders. Das ist so wie die Luft zum Atmen. Das muss so sein. Dieser Glaube wird in der ganzen Gesellschaft geteilt. Dumm nur, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert mit dieser Marktwirtschaft. Seit Jahrzehnten sind alle für Umweltschutz, aber die Welt wird immer mehr zugemüllt. An Parteitagsbeschlüssen, Regierungsprogrammen, internationalen Programmen kann es nicht liegen. Das ist ein Bild von der ersten, 2008, damals mit Bush noch, von der ersten vom Weltgipfel gegen die Krise, die 2008 mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers austrat. Seither eine Krisenkonferenz nach der anderen. Was ist das Ergebnis? Die Meldung ist 4 Wochen alt. Euro-Krise, die Angst ist zurück. Also irgendwie funktioniert es ja nicht so richtig mit der Marktwirtschaft. Aber alle glauben dran. Alle sind für soziale Gerechtigkeit. Aber der Armutsbericht der Bundesregierung sagt, im letzten Jahr lebten ganze 15% der Bevölkerung in Armut oder an der Armutsgrenze. Das sind rund 12 Millionen Menschen, darunter allein 2,5 Millionen Kinder. Zum Vergleich, 2002 galten hierzulande noch 12,7% aller Einwohner als arm. Die Armut in Deutschland wächst. Betroffen sind vor allem kranke, alte Menschen, Niedriglöhner und Arbeitslose, kinderreiche Familien, Alleinerziehende. 43% Alleinerziehender Eltern gelten als arm. Aber irgendwie muss doch die Welt so eingerichtet sein, wie sie eingerichtet ist. Es geht doch gar nicht anders mit der Marktwirtschaft. Der Realsozialismus ist doch gescheitert mit dieser Planwirtschaft. Es muss doch Marktwirtschaft geben. Aber irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Ältere Arbeitnehmer, die wollen alle möglichst schnell raus. Raus aus der Mühle, Standardbegriff im Arbeitsleben. Aber auch junge Gebildete wollen früher in Rente. Altersteilzeit ist beliebt, aber nicht zukunftsfähig, ist ja praktisch abgeschafft. Aus dem Alltagsleben ausbrechen, weit wegreisen, etwas völlig Neues ausprobieren. Viele Deutsche träumen davon, knapp 40%, um genauer zu sein. Das ist eine Umfrage, eine aktuelle Umfrage. Wann würden Sie denn gerne, Sie ganz persönlich, in Rente gehen? Nur 2% der Menschen wollen länger als 65 arbeiten. Ein gutes Viertel will aufhören, noch vor 59 sogar. Und was ist die Antwort? Rente mit 70, mit 75 ist doch ein offenes Geheimnis, wenn die Entwicklung so weitergeht. Wer heute unter 30 ist, mit 80 nie und nimmer irgendeine Rente kriegen wird, von dem er leben kann. Die Zumutungen in dieser Marktwirtschaft gehen bis rein wirklich ins Innerste. Also hier aus dem Karrierespiegel, jetzt so ein paar Tage alt, über die Hackordnung im Büro, bitte kein Lob. Und das ist zwar sehr sarkastisch geschrieben, aber es entspricht der Wahrheit im Arbeitsleben. Die menschlichsten, die tiefsten menschlichen Gefühle werden missbraucht. Bitte kein Lob. Ja, ganz richtig heißt es da. Wer gelobt wird in der Arbeitswelt, der wird verarscht. Jawohl, verarscht. Achte mal drauf. Bist du nach einem Lob schon mal befördert worden? Hast du mehr Gehalt oder Honorar bekommen? Bist du zum Projektleiter ernannt worden? In ein größeres Büro umgezogen? Nein. Was für ein Zufall aber auch. Und es kommt noch schlimmer. Wenn du gelobt wirst, dann ziehst du die ganze Abneigung deiner Kollegen auf dich. Die denken nämlich, wieso der und nicht ich? Wird der demnächst befördert? Bekommt er mehr Gehalt oder Honorar? Wird er Projektleiter? Darf er in ein größeres Büro umziehen? Das muss unbedingt verhindert werden, sonst habe ich das Nachsehen. Ganz unten angekommen bist du übrigens, wenn schon deine Kollegen anfangen, dich zu loben. Dann kannst du sicher sein, als Konkurrent nimmt dich hier niemand mehr ernst. Also, die tiefsten menschlichen Gefühle werden missbraucht, verletzt. So wird mit Menschen umgegangen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Jeder, der in der Arbeitsmühle drin ist, weiß darüber genug zu sagen. Sind Sie eigentlich erfolgreich in Ihrem Leben? Was heißt denn das, wenn diese Frage gestellt wird in dieser Gesellschaft? Das heißt, wie viel Geld verdienen Sie? Wie viel Karriere machen Sie? Und wie viele Leute stehen unter Ihnen? Das heißt nicht, sind Sie glücklich? Haben Sie Zeit? Können Sie Ihr Leben genießen? Lieben Sie? Werden Sie geliebt? Das sind alles keine Kriterien für Erfolg in dieser Gesellschaft. Die Insassen dieses Marktwirtschaftsgefängnisses, die halten die Marktwirtschaft für natürlich und unausweichlich. Sie erkennen gar nicht, dass die Marktwirtschaft ein Gefängnis ist und suchen die Ursachen ihres Leids woanders. Im Prinzip kann man dann die Ursachen des Leids in zwei Richtungen suchen. Man kann sie entweder bei sich selbst suchen oder bei anderen suchen. Dann kommen wir erstmal zu denen, die die Ursachen ihres Leids bei sich selbst suchen. Dass so viele die Ursachen ihres Leids bei sich selbst suchen, ist ja der Grund für diesen enormen Boom dieser Ratgeberliteratur. Explodiert ja seit Jahren und nimmt kein Ende. Für jedes und alles gibt es Ratgeber, Ratgeber. So müssen Sie es machen, so müssen Sie es verhalten, dann klappt es. Willkürlich herausgegriffene Beispiele jetzt. Der Weg zu Glück, persönlicher Weiterentwicklung und Erfolg führt immer über Wünsche und Visionen. Daher ist es so wichtig, sich mit dem Thema Visionen auseinanderzusetzen. Das Buch geht der Frage nach, was Glück ist und zeigt uns, wie wir durch positives Denken und der Sinnhaftigkeit unseres Tuns zu mehr Selbstverwirklichung und zur Verwirklichung unserer Träume und Wünsche finden. Mehr noch, weist es einen zuverlässigen Weg in eine freie, glückliche und selbstbestimmte Zukunft. Klingt ja gut. Also wer möchte das nicht? Das weckt doch Interesse. Ja, das will man. Wenn man dann liest, was der Autor so treibt, dann weiß man, um was es eigentlich geht. Er ist seit Jahren einer der bedeutendsten Motivation- und Erfolgstrainer. Über 1 Million Spitzensportler, Ärzte, Topmanager, Angehörige verschiedener anderer Branchen verdanken seiner Methode Selbstbewusstsein, Ausgeglichenheit, Konzentrationskraft und letztendlich ihren Erfolg. Ich erinnere an die Definition von Erfolg. Darum geht's. Erfolg beginnt im Kopf, heißt ein anderer Ratgeber. Er macht klar, worauf es ankommt, um das zu erreichen, was wirklich wichtig ist. Gewinnen Sie Einblicke, wie Sie Emotionen richtig steuern, wie Sie mit Führungsstärke Vertrauen schaffen, wie Sie Ihre Überzeugungskraft verstärken, wie Sie Ziel und Zukunft sicher werden, wie Sie Ihre Wahrnehmung für das Wesentliche schärfen, Sie an Zuversicht und Selbstvertrauen gewinnen. Ein Ex-Agent schreibt, ich krieg dich, das ist ein Ratgeber, das ist kein Krimi, das ist ein Ratgeber. Der verrät seine Geheimnisse, die er als Agent Geheimdienstagent gesammelt hat. Wildfremde Menschen vertrauten ihm und verrieten ihm geheimstes Insiderwissen. Hier gibt er erstmal sein Erfolgsgeheimnis preis und verrät auf eindrucksvolle Weise, wie es uns allen ganz leicht gelingt, Kontakt aufzunehmen, Vertrauen zu gewinnen und andere von sich zu überzeugen. Auch in unserem Alltag anwendbar, denn ob es um Freundschaft, Partnerschaft oder Flirtsituationen geht, um Networking, Kundenbindung oder Verhandlungssituationen. Überzeugungskraft und Vertrauen sind von entscheidender Bedeutung. Bis in die intimsten Bereiche hinein soll man sich als Geheimagent verhalten und die anderen sozusagen übers Ohr hauen. Das ist das kapitalistische Konkurrenzprinzip. Konsequent zu Ende. Das, wenn du dich so verhältst, ja, wenn du selbst bis in Flirtsituationen und Partnerschaft hinein dich wie ein Geheimagent verhältst, dann hast du Erfolg. Das ist die Botschaft dieser Gesellschaft. Menschen werden programmiert und lassen sich programmieren. Und was ganz besonders übel ist diese NLP, diese neurolinguistische Programmierung. Da bin ich ja heute noch stolz drauf, dass wir das damals verhindert haben, als die aufgetaucht sind mit ihren Köfferchen und diese NLP auch in dem Betrieb dadurch sind. In vielen Betrieben ziehen sie es durch. Und das klingt ja mal als wunderschön, wunderschön. Beispiel für voreingenommenes Handeln. Herr Meier, ein technikbegeisterter Verkäufer, denkt, seine Kunden wollten so beraten werden, wie er selbst es schätzt. Kunden, für die Emotionen eine Rolle spielen, kann er allerdings durch seine Beratung nur schwer gewinnen. Die Einzigartigkeit des anderen zu akzeptieren, heißt, seinen Wert anzuerkennen, ihm und seiner Individualität Respekt entgegenzubringen. Es gilt, Unterschiedlichkeit zuzulassen, zu würdigen und anders sein, nicht mit besser oder schlechter zu bewerten. Wie schön das klingt. Jeder Mensch hat seine eigene Umgebung, nimmt anders auf und wählt anders aus. Das Resultat sind individuelle Bilder, Prioritäten, Schlussfolgerungen, respektvoll nebeneinander. Wie schön, ja, respektvoll klingt doch gut. Ja, respektvoll sein, die Einzigartigkeit des anderen zu akzeptieren. Aber um was geht's wirklich? Na, weil der Meier verkauft zu wenig von dem Schrott. Darum geht's, ja. Der Meier ist Verkäufer. Und wenn der Meier Technik interessiert ist und vielleicht mit einem anderen Technik interessierten Kunden eine halbe Stunde ein interessantes Gespräch führt über irgendwelche Technik-Sachen, dann mag es vielleicht dem Meier gefallen, aber in der Zeit gehen ihm so und so viele Kunden durch die Lappen, die er, wenn er sie emotional angesprochen hätte, zu Käufern gemacht hätte. Das ist das Problem. Darum geht's. Die ganzen Worte kann man vergessen. Darum geht's. Und darauf sollen die Menschen programmiert werden. Dieses Buch veröffentlicht, arbeitet seit vielen Jahren als freiberufliche Personalentwicklerin. Sie berät und unterstützt Führungskräfte und Inhaber von kleinen und mittleren Unternehmen und so weiter und so weiter. Darum geht's. Positiv denken. Ja. In 30 Minuten kommt man raus aus dem Jobfrust, wenn man dieses Ding liest. Glücklich im Job, na klar. Freude an der Arbeit ist kein Hexenwerk, sondern eine Frage der Einstellung. Arbeit ist Stress, ist keine unumstößliche Wahrheit, sondern ein negativer Glaubenssatz, den wir uns oft selbst einreden. Misstrauen Sie solchen inneren Monologen. Lernen Sie, Ihre eigenen Bedürfnisse kennen und hören Sie auf sich selbst. Machen Sie sich unabhängig von äußeren Faktoren, so lernen Sie, Ihren Job zu lieben. Raus aus dem Jobfrist zeigt Ihnen, wie Sie auf Ihre Bedürfnisse achten, wie Sie voll einsteigen, statt innerlich zu kündigen, wie Sie Ihren Job mit ganzem Herzen machen. Ja, und wenn dann nach dem zweiten Mal 30 Minuten lesen und nach dem zehnten Mal 30 Minuten lesen, der tröge Büroarbeitsplatz immer noch frustig ist, ja, was macht man dann? Da ist doch der Frust vorprogrammiert. Und nun kann man darauf auf verschiedene Weise reagieren. Man kann resignieren und das machen viele. Sehr viele sind resigniert. Einfach so ist es halt und wird eh nicht anders. Man kann den x-ten Ratgeber kaufen, hoffen, es ist irgendwann einmal einer dabei. Wo ist dann Kapier? Weil es liegt ja an mir, ich muss es ja nur richtig machen, dann werde ich es schon schaffen. Oder man kann auf Erlösung durch höhere Mächte hoffen und sich irgendwelchen Wohlfühlgemeinschaften anschließen, wo alles wieder gut wird. Und wenn wir nochmal unseren Income Viewer angucken, dann sehen wir auch bezeichnende Karriere vom Begriffen in den letzten Jahren, die eigentlich ziemlich deutlich diese massenweis verbreitete Befindlichkeit wiedergeben. Also gibt man ganzheitlich ein, auch einer dieser Begriffe, so wie Spiritualität, die kein Mensch erklären kann, was es eigentlich ist. Aber es klingt gut, Ganzheit, und es trifft was in der Psyche, ganzheitlich. Der Begriff macht steil Karriere. Heilung. 50er Jahre war es noch hoch, geht zurück. Ich interpretiere das mal als noch die Folgen, psychischen wie auch physischen Folgen des Krieges. Dann verläuft sich das in den 70er Jahren und erst seit Ende der 90er Jahre macht der Begriff Heilung wieder eine steile Karriere. Und das kann ja nichts mehr mit den Kriegsfolgen zu tun haben. Und Gemeinschaft. Gemeinschaftserlebnis geht ganz stark hoch, der Begriff, noch stärker Gemeinschaft erleben. Und das ist der Dreiklang der Erlösung. Heilung, ganzheitlich, Gemeinschaft. Wenn irgendwer eine neue Esoterikgruppe aufmachen will, eine schamanische Beratung anbieten oder irgendwas machen will, ich kann nur empfehlen, schreibt in dem Text möglichst oft die Worte Heilung, ganzheitlich und Gemeinschaft. Und euer Erfolg ist schon praktisch garantiert. Weil danach sehnen sich Massen von Menschen. Man muss Heilung, Ganzheitlichkeit und Gemeinschaft versprechen. Das Problem ist, dass die Menschen, und das ist jetzt auch gar nicht mehr lustig, weil das ganze Thema ist natürlich nicht lustig, dass die Menschen Vernunft zunehmend nur noch als die instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft erleben. Man muss sich als Konkurrenzsubjekt im Kampf einer, jeder gegen jeden, vernünftig immanent verhalten und sich damit letztendlich unmenschlich verhalten, anderen und sich selber sehr viel auch wehtun. Das Problem ist, dass die Vernunft selber unter diesen Verhältnissen zunehmend unattraktiv wird. Und auch da sehen wir, auch das ist kein Zufall, dass der Begriff Vernunft in der deutschsprachigen Literatur seit Mitte der 90er Jahre deutlich zurückgeht. Wenn man hingegen Fühlen eingibt, steigt es gleichzeitig deutlich. Das sagt was aus über Massenbefindlichkeiten. Und das sagt auch was daraus aus, dass Menschen an höhere Mächte glauben wollen. Anders wäre das ja gar nicht zu erklären, weil die allermeisten Menschen sind ja nicht doof. Die allermeisten Menschen sind gebildet und auch intelligent. Und dieses Wollen an höhere Mächte glauben, das kann dann einmal beantwortet werden mit Jesus liebt dich. Das kann auch beantwortet werden mit die Sterne lügen nicht. Da gibt es viele Angebote auf dem Markt. Aber zunächst mal muss das Wollen da sein. Wir wollen glauben. Da gibt es einen sehr grundlegenden Text, den ich nur empfehlen kann, von Adorno, 1962. So ein 30-Seiten-Text, Aberglaube aus zweiter Hand. Da wertet er eine Studie aus, die 1952, 1953 in Kalifornien gemacht wurde. Und zwar wurden die Horoskopspalten in den Tageszeitungen untersucht. Also was versprechen die Horoskope eigentlich den Menschen? Also geht wieder um Astrologie. Man spricht auch von diesem Massenphänomen Astrologie und sagt, sie, also die Menschen, die Konsumenten, halten sich an die Astrologie, weil es sie gibt, und verschwenden wenig Gedanken an ihre Legitimation vor der Vernunft, solange nur das psychologische Bedürfnis mit dem Angebot einigermaßen übereinstimmt. Heute widerspricht der Stand der Naturwissenschaften krass dem Glauben an Astrologie. Wer beides nebeneinander toleriert oder gar zu vereinen trachtet, hat bereits eine intellektuelle Regression vollzogen, die einst nicht vonnöten war. Klar, auf einem früheren Standpunkt, wo Astrologie durchaus noch mit dem naturwissenschaftlichen Wissen vereinbar war, musste niemand intellektuell regredieren, um sowas zu akzeptieren. Aber heute, wo jeder Mensch, der dem Kleinkindalter erwachsen ist, natürlich weiß, dass es Humbug und nur Humbug ist, muss man eine große intellektuelle Regressionsleistung vollbringen, um sowas zu glauben. Und weil das so ist und weil auch durchaus gebildete Menschen diese Regressionsleistung massenweise vollbringen, muss es, so Adorno, anzunehmen sein, dass starke Triebbedürfnisse der Menschen noch immer oder wieder dazu vermögen, sich der Astrologie zu überantworten. Und wenn man da mal so eine Horoskopspalte sich anguckt, und das war jetzt so wirklich zufällig, habe ich da mal was ausgeschnitten aus diesen Blättchen, die einem so ständig im Briefkasten liegen. Ja, den Zwillingen wird empfohlen, nehmen Sie sich Zeit für liegen gebliebene Arbeiten und schaffen Sie Ordnung in Ihrem Leben. So wie bisher können Sie doch nicht weitermachen. Die Schütze kriegt zu hören, gehen Sie jetzt zielstrebig an die Verwirklichung Ihrer Vorhaben. Verzetteln Sie sich nicht dabei, aber mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Der Krebs soll mehr Anteil an seiner Umgebung nehmen und eigene Pläne zurückstellen. Wenn Sie etwas Geduld haben, kommen Sie zum Zug. Und der Steinbock schließlich soll sich in die Vorhaben anderer mit einbringen. Er soll sich einem erfahrenen Menschen unterordnen und er kann ja schließlich dadurch nur lernen. Und was schreibt Adorno 1962 über diese Horoskopspalte von 2014? Na, die Spalte scheint davon überzeugt zu sein, es müssten ihre Leser zur Vernünftigkeit gezwungen werden. Den Menschen wird zu verstehen gegeben, dass das Übel an ihnen liege. Mit der Welt selber sei es so schlimm nicht bestellt. Da kommt zu dem Schluss, wer unter der gegenwärtigen objektiven Unvernunft des Ganzen, also ich würde sagen unter der irren Logik der Marktwirtschaft, überleben will, der gerät in Versuchung, es einfach hinzunehmen, ohne über Absurditäten viel zu staunen. Man gerät in Versuchung. Am Ende dieses Textes, Aberglaube aus zweiter Hand, prägt er dann den berühmten Begriff vom ungeglaubten Glauben. Er sagt, das ist eigentlich dieser moderne Glaube, ist gar kein wirklicher, echter, ursprünglicher Glaube mehr, sondern es ist ein ungeglaubter Glaube. Man glaubt an höhere Mächte, obwohl man ja eigentlich besser weiß. Aber man hofft, dass dieser Glaube Trost spenden kann und vielleicht ja helfen kann. Dieses Massenphänomen weist darauf hin, dass die Aufklärung, die westliche Aufklärung, ein großes Problem auch hat. Sie hat nämlich Religiosität nur scheinbar überwunden, weil sie lebt weiter in einer Welt der instrumentellen Vernunft, der Kapitalverwertung, in einer Welt der beschädigten Subjekte und der autoritären Charaktere. Zum barbarischen Potenzial der Sehnsucht nach der höheren Macht. Also, ich erinnere nochmal, wir sind jetzt bei dem Teil, wo die Insassen des Marktwirtschaftsgefängnisses, die die Marktwirtschaft nicht als ihr Gefängnis erkennen, anfangen, die Ursachen für ihr Leid nicht mehr bei sich, sondern bei anderen Menschen zu suchen. Und da gibt es nun, ob sie alternativ auftreten oder dezidiert politisch auftreten, so eine Grundlinie. Und die heißt, große Verschwörungen beherrschen die Welt, aber wir durchschauen sie. Und wie durchschauen wir sie? Durch Abschied von der Vernunft. Mondlandung ist ein alter Renner, die hat natürlich nie stattgefunden. Das war eine einzige große Verschwörung. Nun kann man darüber irgendwie noch lachen. Dem wirklichen Anhänger dieser Verschwörungstheorie werden auch die neuesten hochauflösenden Fotos überhaupt nichts sagen, die jetzt tatsächlich noch Fußspuren und die Landestellen da zeigen, weil die Fotos sind natürlich auch gefälscht. Nur man kann das irgendwie noch lustig finden, dass Menschen daran glauben, aber so ganz lustig ist es nicht, weil es lebt ja von der Vorstellung, dass es irgendwelche Bösewichte geben muss, die geheime Ziele damit verfolgen, dass sie uns so verführen und die über eine unheimliche Macht verfügen müssen, dass sie die ganze Menschheit an der Nase herumführen können. Wenn nur ein einziger logischer Gedanke diese ganze Vorstellung sofort zerplatzen lässt, weil in dieser Situation, Kalter Krieg damals, Wettlauf zwischen der Sowjetunion und USA um die Mondlandung, die Sowjetunion hätte jede Möglichkeit gehabt, ein Fake der USA sozusagen nachzuweisen, propagandistisch, aber vollkommen klar. Allein dieser eine Gedanke, den eigentlich jeder Mensch, der halbwegs klar beim Bewusstsein erfassen könnte, führt das alles ab Absurdum, aber es wird geglaubt von vielen. Und natürlich der 11. September. Ja? 11. September, selber gemacht von den USA, weit verbreitet immer noch. 23% der Deutschen sehen die Schuld bei der US-Regierung. Das ist eine Umfrage von 2010. In Kenia und Nigeria halten immerhin die meisten Menschen Al-Qaida für verantwortlich. In Ägypten wird Israel am häufigsten genannt. Da sieht man schon, dass welche Bedürfnislage einfach da ist. Ja, es geht da nicht um irgendwie Erkennen von Wahrheit, sondern geht es um Bedürfnislage. Wer ist der Bösewicht? In der Türkei 36%, 27% Palästinenser und so weiter und so weiter. Und auch das wird heute noch von vielen, nicht von allen, aber von vielen, insbesondere von sich politisch kritisch dünkenden Menschen geglaubt. Dabei, es ist jetzt 13 Jahre her. Die einfachste Anschauung, wie hat sich denn die Position der USA in den letzten 13 Jahren verändert nach diesem Anschlag, führt doch mittlerweile auch dem Letzten vor Augen, dass natürlich die Position der USA in der Welt deutlich sich verschlechtert hat. Aber trotzdem wird auch heute noch geglaubt, ja, die haben das selber gemacht. Dieser Müll in den Köpfen, dieser Verschwörungsmüll in den Köpfen, insbesondere von Leuten, die sich für links und kritisch und kapitalismuskritisch halten, der macht auch vor Bildung und Intelligenz nicht Halt. Das ist keine Frage von Bildung und Intelligenz. Da geht es um psychologische Bedürfnisse. Claudia von Werlhoff ist Professorin an der Uni Innsbruck. Sie gilt als Mitbegründerin für Frauenforschung in der BRD, zusammen mit Maria Mies und Veronika Benhold-Thompson als Begründerin des Ökofeminismus. Ja, die erzählt ernsthaft, dass in Alaska eine Riesenmaschine stünde, die künstliche Erdbeben schafft und die zum Beispiel vor einigen Jahren dieses Riesenerdbeben in Nicaragua provoziert habe, damit die USA dann in Nicaragua einmarschieren können, weil da Öl vermutet. Absoluter Irrsinn, also auch faktisch vollkommener Blödsinn. Das Einzige, was man den USA vorwerfen könnte heute, wäre, dass sie mit großem Brimborium da gesagt haben, wir machen was in Nicaragua und heute fast nichts mehr läuft. Ja, und natürlich nichts von Öl, aber es sind Verschwörungswahn ist in den Köpfen. Ja, glauben Sie das wirklich? Das klingt nach Verschwörungstheorie. Ich glaube gar nichts. Aber Fakt ist, dass es die Technologie für künstliche Erdbeben gibt. Dass eine Zeitschrift für die Zeit, die ja nun ein seriöses Medium ist, so das intellektuelle Blatt im deutschsprachigen Raum, ja, dass die sich in neuester Zeit tatsächlich mit Verschwörungstheorien befassen muss, sich genötigt sieht, sich zu befassen, jetzt eine Kolumne eingeführt hat, die Verschwörung der Woche, weist darauf hin, dass diese primitive Denke immer mehr um sich greift, auch in vermeintlich reflektierten Kreisen. Das Gleiche haben wir auch gesehen in diesen Querfront-Friedensdemos, die im Frühjahr da kamen und zum Teil mit diesen Montagsdemos immer noch weiterlaufen. Diese Demos haben ja von einem ganz einfachen Weltbild gelebt und leben weiter von einem ganzen Weltbild, weil das geht so. Wir alle werden den ganzen Tag von den Politikern und den Medien belogen und betrogen. Mit einer Ausnahme. Und das sind die russischen Medien und Politiker. Das ist das ganze Weltbild dieser Friedensbewegung. Schaut man in die Foren, dann glauben die einen, die Illuminaten, die gäbe es wirklich, weil es kann ja kein Zufall sein, dass so wichtige geschichtliche Ereignisse auf einen 23. fallen und eine Quersumme 23 ergeben. Ja, mal gucken, wie viele wichtige geschichtliche Ergebnisse Querstumme 17 geben. Gibt es vielleicht noch irgendeine andere Verschwörung? Aber es kann natürlich auch kein Zufall sein. Oder einer weiß, dass die Rockefellers den Feminismus erfunden haben, und zwar aus zwei Gründen, ist doch klar. Vorher zahlte nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern, jetzt fast alle, weil die Frauen arbeiten gehen, irgendwie raffiniert. Und außerdem wurde damit die Familie zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sowas wird geglaubt von Leuten, die sich für kritisch halten. Ganz besonders erinnern natürlich die jüdische Weltverschwörung. Die Juden haben die Macht über das Geld. Das ist hier ein, was sieht man hier? Man sieht hier einen fetten Geldsack, der auf einem fetten Geldsack sitzt. Man sieht eindeutig, karikaturhaft, boshaft die jüdischen Züge, die Nase, die Lippen. Darunter steht, der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. Das ist eine Karikatur aus dem Stürmer, aus diesem NS-Hetzblatt von 1938. Aber das Weltbild, das dahinter steckt, funktioniert natürlich auch vollkommen ohne jüdische Gesichtszüge. Auf dieser modernen Karikatur wird man nichts von Juden sehen. Aber das Bild vom gierigen Geldsack, dem Profit alles ist und der zum König des Geldes werden will, ist genau immer noch da. Und deswegen muss man die um sich greifende Kapitalismuskritik auch sehr kritisch betrachten. Eine Umfrage, die ist jetzt ein Jahr alt, fast die Hälfte stimmt der Aussage zu, der Kapitalismus passe nicht mehr zu dieser Welt. Und nur 18% sehen das nicht so. Aber diese vermeintliche Kapitalismuskritik geht einher mit der Affirmation der Grundlagen des Kapitalismus, also das Kapital selbst. Also hier ein Glas-Wasser-Theorie. Es kann ja gar nicht anders sein. Die Welt kann doch gar nicht anders organisiert sein. Wirtschaft kann doch gar nicht anders gehen als Marktwirtschaft. Diese Vorstellung wird geteilt. Das heißt, es ist ein Antikapitalismus und ich sage gerne Kapitalismus, weil wenn man was gegen diesen Ismus hat, sollte man wenigstens mal einen Begriff von dem haben, von diesem Ding haben, das diesem Ismus den Namen gibt. Es ist ein Antikapitalismus, der das Kapital affirmiert. Und das ist überhaupt nichts Besonderes. Das hat man bei den Nazis genauso, beim Hitler hat man große Tiraden gegen das Finanzkapital und gegen den Kapitalismus und irgendwo findet aber das Kapital notwendig und da unterscheidet sich der Hitler überhaupt nicht vom Massenbewusstsein auch heute. Man findet den Kapitalismus beschissen, aber anders als mit Kapital und in Marktwirtschaft kann doch Wirtschaft nicht organisiert sein. Und dieser Antikapitalismus, der das Kapital affirmiert, der kann nur mit Ressortiment auf die Krise reagieren, weil eigentlich stimmen doch die Grundlagen. Wenn es eine Krise gibt, dann muss es irgendwelche Bösewichter geben, die dran schuld sind an der Krise, weil an den Grundlagen des Systems kann es ja überhaupt nicht liegen. Und deswegen ist natürlich dieser Spruch hier wortgleich auf Plakaten der NPD und der AfD, wonach wir doch nicht das Sozialamt der Welt seien, mehrheitsfähig. Er ist doch mehrheitsfähig, dieser Spruch. Also wir werden bedroht, einmal von den Faulen, die uns auf der Tasche liegen. Und dabei ist dieses Wir, dieses eingebildete Wir, immer das Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Aber die Bedrohung kann wechselweise auch von den Gierigen kommen, von den Gierigen da oben, die liegen uns auch auf der Tasche. Und das Wir ist wieder das Kollektiv derer, die ehrlich arbeiten und deswegen betrogen sind. Also diese gefühlte Bedrohung durch Heuschrecken, Manager, Zocker, Bankster, Spekulanten und so weiter ist weit verbreitet. Es ist ein Gefühl der Bedrohung durch höhere, undurchschaubare Mächte. Das ist aus einer Verdi-Publikation, wo es um die sogenannten Heuschrecken geht, die uns alle aussaugen. Man kann gar nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken, die aus allem ihren Profit machen in ihrer Gier. Große Verschwörungen beherrschen die Welt, aber wir kritischen Menschen durchschauen sie. In diesem einfachen Weltbild schwimmt ein latenter Vernichtungswunsch mit, der auch dann da ist, wenn er von den meisten Menschen, die dieses Weltbild teilen, gar nicht wirklich bewusst realisiert ist. Es ist kein Zufall, dass auf einer Occupy-Demo dieses Plakat erscheint. Nicht auf jeder Occupy-Demo, aber man muss Tendenzen erkennen. Occupy lädt von der Vorstellung, die Welt sei in 99% gute und ehrliche aufgeteilt und das 1% ist das Problem. In dieser Denke ist es vollkommen logisch, dass eine Welt ohne 1% nötig ist und sogar schon überfällig, weil dann ging es ja den 99% wieder gut. Das gab bei einer Verdi, beim Streik, die Kollegen hatten alles Recht der Welt zu streiken, die haben üble Dinge zugemutet kriegt, will ich jetzt gar nicht näher ausführen. Aber da haben jetzt einige dieses Transparent, nicht alle, aber einige dieses Transparent gemalt. Was sieht man da? Die gierigen Heuschrecken, die sich von Aktien ernähren. Und nun möge Verdi kommen oder die starke Hand, wahlweise der starke Führer. Und dieses Ungeziffer, das sich an der Börse rumtreibt, vernichten. Und womit? Mit Gas. Gas. Ich unterstelle den Kollegen, die das gemalt haben, überhaupt nichts. Außerdem, dass sie überhaupt nicht gecheckt haben, was da aus ihrem Bauch raus unter konsequenter Umgehung ihres Kopfes in die Finger geflossen ist und nun transparent wurde. Das ist das Problem des Bauchantikapitalismus und des Ressortiments, des Glaubens an die höheren Mächte, die uns belügen und betrügen. Auschwitz war die Vernichtung der höheren Mächte, die uns betrügen. Und Auschwitz war der Sieg des Glaubens. Der Sieg des Glaubens an die höheren Mächte, die uns betrügen und an die höhere Macht der Vorsehung, die uns den Führer geschickt hat. Und wenn wir bei Führergestalten und Glauben sind und auch bei den Juden sind, dann lohnt sich nicht zuletzt mit Blick auf das Jahr 2017, an dessen Vorbereitung Frau Käßmann ja schon lange arbeitet, 500 Jahre Reformation, ein Blick auf Martin Luther. Sie halten uns Christen in unserem eigenen Lande gefangen. Sie lassen uns arbeiten, während sie derweil hinter dem Ofen sitzen, faulenzen und Birnen braten, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, sind also unsere Herren und wir ihre Knechte. Ein ziemlich aktueller Antikapitalismus. Wen meint er? Ja, natürlich meint er die Juden. Ja. Was sollen wir Christen nun mit diesem verworfenen, verdammten Volk der Juden tun? Und er hat ein paar ganz konkrete Vorschläge. Also man soll ihre Synagogen oder Schulen verbrennen, man soll ihre Häuser zerstören, man soll sie wie tolle Hunde ausjagen und so weiter und so weiter. Die Nazis haben den Luther immer wieder sehr gerne und zwar wörtlich und unverfälscht zitiert. Und wenn wir bei Luther sind und beim Christentum, dann ist die Karriere des Begriffs Charisma sehr interessant. Charisma, altgriechisch, heißt ja eigentlich nur die milde Gabe. Und im frühen Christentum macht der Begriff dann eine ganz neue Karriere im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist dann eine Gnadengabe, der vermittelt Weisheit, Erkenntnis, Glaubenskraft, Prophetie, Krankenheilung, Wundertaten und so weiter. Das korrespondiert natürlich mit dem christlichen Bild vom Hirte und von dem Schafen. Also es muss die Erleuchteten geben, die müssen erleuchtet werden. Also der Hirte ist ja auch lateinisch Pastor. Pastor ist der Hirte und Pastoren, egal welcher Kirchen, machen ja bis heute auch Hirtenbriefe und die Gemeinde sind die Schafe eines Hirten. Und das habe ich von der Seite, die nennt sich tatsächlich, und das ist kein Fake, jesusfuerminis.de, und da kriegen nun Erzieherinnen gesagt, wie sie das Schäfchenbewusstsein in die Kinder eintrichtern sollen. Zweijährige Kinder. Also die Erzieherin singt das Begrüßungslied, hallo, hallo, die Kinder werden im Lied namentlich begrüßt, ganz wichtig, der Hirte kennt alle seine Schäfchen mit Namen. Vor der letzten Strophe wird natürlich dann auch Jesus begrüßt. Die Erzieherin gibt einen Impuls und der Impuls lautet, naja, jemand ist bei uns, den wir leider nicht sehen können. Und dann wird die letzte Strophe gesungen und Jesus wird begrüßt. Dann erzählt sie die Geschichte vom verlorenen Schaf und die hat natürlich ihren hohen Höhepunkt. Das Schäfchen fällt vom Felsen in die Dornen, da liegt es nun und hat sich verletzt, so weit weg vom Hirten, ganz alleine. Und der Hirte sucht es aber und er findet es auch, ruft Schäfchen, wo bist du? Endlich findet der Hirte das Schäfchen, Erzieherin, na, da ist es wieder, da ist es ja wieder. Und im Abschlussspiel spielt also ein Kind dann das verlorene Schäfchen, wird von der Erzieherin hinter dem Rücken versteckt. Alle Kinder werden zu Schäfchen und bewegen sich im Stuhlkreis innern. Die Erzieherin spricht den Reim, mäh, so viele Schafe. Während der Schlusszeit holt die Erzieherin das Kind wieder hervor. Mehrfach wiederholen. Und dieses mehrfach wiederholen ist das Geheimrezept. Den Glauben daran, dass wir alle mehr so viele Schafe sind und dass wir große erleuchtete Führer brauchen, die die höhere Macht repräsentieren, pflanzt man am besten in frühesten Jahren ein. Dann hält er nämlich am besten. Und das haben andere auch schon immer erkannt. Ja? Ob die Jugend dem Führer dienen muss, soll freudig, oder ob die Jugend freudig dem väterlichen Stalin dankt, mäh so viele Schafe. Das ist ein Grundprinzip. Und immer möglichst früh den Menschen eintrichtern, umso schwerer werden es spätere Vernunftattacken mal haben. Ohne Fans gibt es keine Führer. Was wären die Führer ohne die Fans? Die Führer sind gar nicht so das Problem. Das eigentliche Problem sind die Fans, die Führer brauchen und die Führer machen. Deswegen muss man sich mit der Konstitution des Fans befassen. Was ist das? Warum wollen Menschen Fans sein? Warum sind Menschen gläubig? Gläubige sind verführbar. Grundsätzlich verführbar. Und da ist es ganz gleich, ob der Yogi dann mal Maharishi Mahesh heißt oder ob der Yogi Löw heißt. Gläubige sind verführbar, ganz gleich wie die Führer auch heißen mögen. Und um ja, jedem Missverständnis vorzubeugen, hier geht es selbstverständlich nicht um die Gleichsetzung von Hitler und Stalin mit dem Dalai Lama oder gar mit dem Yogi Löw, das wäre vollkommen gaga. Nein, hier geht es um die Verfasstheit des Subjekts. Hier geht es darum, was ist eigentlich los mit Menschen, die glauben wollen, die Führer brauchen und wohin kann sich das entwickeln in Krisenzeiten, wenn es Massen von Menschen gibt, die an höhere Mächte glauben wollen und die Führer brauchen. Und das ist ja nun schon mehrfach bewiesen, wohin sich das in Krisenzeiten entwickeln kann. Und das Problem ist, solange die Menschen gläubig bleiben, werden sie immer wieder von ihren Führern enttäuscht sein, ist ja klar. Aber sie werden nicht ihren Glauben in Frage stellen, sondern sie werden sich auf die Suche nach neuen Führern machen. Deswegen geht es um Kritik, um die Reflexionsleistung zu sagen, ich falle von meinem Glauben ab, ich bin nicht mehr gläubig, sondern ich will mich mal selbst hinterfragen, warum ich eigentlich gläubig sein will und bisher gläubig war. Und das ist der große Stellenwert von Kritik. Bei Kritik geht es nicht um irgendwie den Elfenbeinturm. Bei Kritik geht es nicht darum, den Leuten zu sagen, wie seid ihr, wie blöd seid ihr eigentlich. Also bei Kritik geht es darum, die Verhältnisse zu durchschauen, und zu den Verhältnissen gehört man immer auch selbst, sich selber auch zu durchschauen und zu sagen, warum ist das alles so und warum wollen wir auch ich gläubig sein. Und da sind wir dann beim letzten Punkt. Kritik und Emanzipation, eine Welt ohne höhere Mächte ist möglich. Es geht um Reflexion statt Ressentiment und das ist nicht einfach. Also dass irgendein Lügenpack an allem schuld sei, das ist schnell kapiert und schnell gesagt und schnell auch rausgeschehen. Und die komplizierten gesellschaftlichen Verhältnisse durch Reflexion zu erfassen, ist nicht einfach. Das erfordert längere Denkarbeit, auch Auseinandersetzung und das macht das auch so schwer. Aber trotzdem, es gibt keinen anderen Weg. Wichtig ist einmal zu sehen, als eigentlich war es schon immer so, wenn die höheren Mächte ins Wanken geraten, wenn irgendeine Form von Krise ist, dann herrscht Weltuntergangsstimmung. Also der Niedergang der alten Ordnung wird als Untergang der Welt schlechthin verstanden, weil sich niemand das Neue vorstellen kann. Und dann herrscht die Stimmung, ja, das Ende der Welt ist nahe. Das hatten wir immer wieder, zum Beispiel in der Reformationszeit, hier das berühmte Bild von Dürer mit den apokalyptischen Reitern. In der Zeit riesengroßer Umbrüche, Amerika wurde entdeckt, der Frühkapitalismus entwickelt sich, die feudale Ordnung gerät ins Knirschen und ins Wanken. Der Glaube an den Endkampf zwischen Gut und Böse ist weit verbreitet. Man stützt sich da ganz stark auf die Offenbarung im Neuen Testament. Man muss das mal unbedingt empfehlen, unbedingt das zu lesen, dieses angebliche Buch der Liebe. Es ist voller Gräueltaten und Hass. Und Luther war nun nicht der Einzige. Es war auch Luther war davon überzeugt, dass er im Schatten des Chaos der letzten Tage lebt. Und diese Überzeugung ist auch heute weit verbreitet. Wir leben wieder in einer Krisenzeit, wo sehr vieles im Umbruch geht, sehr vieles ungewiss ist. Und heute können sich tatsächlich sehr viele Menschen eher den Weltuntergang vorstellen als den Ende des Kapitals oder der Marktwirtschaft. Also Religiosität ist, wie anfangs schon gesagt, sehr zählebig und sie ist auch sehr, sehr wandlungsfähig. Religiosität tritt mal gottesfürchtig auf, mal esoterisch, mal spirituell, mal kapitalismusgläubig, mal antikapitalistisch, mal unterwürfig, mal rebellisch, also sie bleibt immer Religiosität. Deswegen ist Religionskritik nicht irgendwas von gestern, sondern dringend angesagt, wobei man sie von Ressentiment auch unterscheiden muss, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Was ist das Problem an dieser Aktion hier? Und junge Leute ein Transparent entfalten, da steht drauf, beleidigt man Schwarze, dann ist es Rassismus. Beleidigt man Juden, dann ist es Antisemitismus. Beleidigt man Frauen, dann ist es Sexismus. Beleidigt man unseren Propheten und den Islam, dann ist das angeblich Meinungsfreiheit. So kann es doch nicht gehen. Was ist das Problem? Naja, Schwarze, Juden, Frauen, das sind Menschen. Aber der Prophet und der Islam, das ist Religion. Und das ist das Problem an diesem Transparent. Ein ganz zentraler Grundsatz. Nicht Religionen sind vor Kritik, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Menschen sind grundsätzlich vor Diskriminierung zu schützen. Und natürlich auch Anhängerinnen und Anhänger von Religionen. Aber Religionen selbst sind nicht vor Kritik zu schützen. Es geht natürlich auch darum, gerade auch Muslime vor Diskriminierung zu schützen, zusammen mit Muslimen gegen die Diskriminierung von Muslimen aufzutreten. Sich zum Beispiel zu verbünden mit unheimlich mutigen Menschen wie der Sayran Atish aus Berlin, die schon nicht nur Morddrohungen, sondern Mordanschläge hinter sich hat, die Menschen verteidigt gegen Ehrenmordversuche und Zwangsverheiratung und. Ja? Und die sagt, ich möchte alle aufgeklärten Muslime und Musliminnen aufrufen, sich der Verantwortung nicht zu entziehen und sich einzumischen in die Reformbewegungen im Islam, die notwendig sind, um der Diskriminierung von Frauen, der Gewalt und dem Terror, der im Namen des Islam betrieben wird, Einhalt zu gebieten. Die Konservativen, die Orthodoxen, die Fundamentalistischen und die gewaltbereiten Muslime sind organisiert. Wir Reformer sind es noch nicht. Höchste Zeit also, dass wir uns zusammenschließen. Mit solchen Leuten muss man zusammenarbeiten und sie unterstützen. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik, hat mal einer gesagt. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Also der Doppelcharakter von Religion auch, denn sie ist Ausdruck des Elends, sie ist aber auch Protest gegen das Elend. Ja, das war der Karl Marx. Da ist ein ganz wichtiger Gedanke drin, ja? Weil es gibt auch eine falsche Religionskritik. Also dieser Mode-Atheismus im Moment, der ist auch problematisch. Das wäre ein eigener Vortrag eigentlich wert. Ja? Der ist auch problematisch, weil er oft der Religion gerade noch das vorwirft, was an ihr zu verteidigen ist. Religion hat ja noch eine, wenigstens eine Vorstellung davon, dass es irgendwie was Besseres geben sollte. Also sie bringt noch zum Ausdruck, dass sie unter der Welt leidet und es sollte jetzt was Besseres geben. Und diese Vorstellung, dass es etwas Besseres geben sollte als die Welt, wie sie jetzt ist, die ist ja zu unterstützen. Also es ist ja zu teilen. Das ist genau der Punkt an Religion, der sozusagen auch stimmt. Und der moderne Atheismus wirft oft genau das der Religion vor, dass sie noch irgendwelche Visionen habe. Und da insofern ist Religion zu verteidigen, wobei sie natürlich unmittelbar danach sofort wieder zu kritisieren ist, weil sie diese Vorstellung, dass es etwas Besseres geben sollte, aus dem Menschen heraus, aus der Gesellschaft heraus, in höhere Sphären verlegt. Und deswegen wird es dieses Bessere nicht geben ohne reflektierte Kapitalismuskritik. Religionskritik und Kapitalismuskritik gehören zusammen, weil auch der Glaube an die Marktwirtschaft Religion ist. Denn, um es wenigstens nochmal anzureißen, wir produzieren halt keine Güter, wie das Alltagsbewusstsein und die VWL glaubt. Wir produzieren Waren und das ist was ganz, ganz anderes. In dieser Waren produzierenden Gesellschaft, eigentlich ein viel besserer Name noch für den Kapitalismus, sind wir alle gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Wir werden selbst zu Waren. Wir müssen unsere wahre Arbeitskraft verkaufen. Und ob wir unsere wahre Arbeitskraft verkaufen können oder nicht, das entscheidet wer? Naja, der Markt. Und diese unsichtbare Hand des Marktes, die regiert unser Leben. Der Kapitalismus, ganz entscheidend, beruht nicht auf Betrug. Natürlich gibt es viel Betrug in der Welt. Aber entscheidend ist, dass der Kapitalismus, wenn man ihn sozusagen gedanklich unter eine Käseglocke setzen würde und sich nach seinen eigenen Gesetzmäßigkeiten vor sich hin prozessieren würde, funktionieren würde. Kapitalismus beruht nicht auf Betrug, sondern auf der Logik der Warenproduktion. Die Warenproduktion ist das Problem. Nur zu verdeutlichen am Fetischwachstum. Die ganze Gesellschaft hängt am Fetischwachstum. Ohne Wachstum jammern alle. Der Bundesverband der Industrie jammert wegen sinkender Gewinne, die IG Metall jammert wegen gefährdeter Arbeitsplätze und die Politik, ganz egal welche Partei, ganz egal, jammert wegen ausbleibender Steuern. Und alle jammern sie nicht, weil sie doof sind, sondern alle jammern sie mit guten Gründen. Alle jammern sie mit guten Gründen. Weil wächst Kapital nicht, dann herrscht gesellschaftliche Krise. Das ist im Übrigen auch ein Hinweis darauf, dass das Kapital nicht irgendwas ist, das böse Kapital da oben und hier unten nicht gut ist, sondern Kapital ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das die ganze Gesellschaft durchzieht und dessen Teil wir auch sind. Das war nur angedeutet, wir leben im Kapitalismus, deswegen kommt jetzt die Werbeeinlage. Die große Entwertung von Tränkle und Lohhoff, warum Spekulation und Staatsverschuldung nicht die Ursache der Krise sind, meines Erachtens das im Moment wirklich beste Buch auf dem Markt, das ohne gierige Heuschrecken in irgendeiner Weise zu bemühen, aus der Entwicklungslogik des Kapitals heraus erklärt, diese Krise seit 2008 erklärt. Entwicklungslogik des Kapitals unter Bedingungen der Globalisierung und der Mikroelektronik. Und wenn ich schon bei der Empfehlung bin, man sollte sich diese Leute unbedingt näher angucken. Manchmal ein bisschen wenig kritische Theorie, trotzdem sehr zu empfehlen. DWUB.org, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die nehmen diesen ganzen Humbug, den ich insbesondere im ersten Teil vorgestellt habe, wunderbar auseinander. Gibt auch schön auf YouTube zu sehen, die laden dann auch solche Wünschelroutengänger ein und lassen die wirklich reden und ihre Sachen vorführen. Und das endet halt jedes Mal im Desaster für die Leute. Also die DWUB-Leute machen eine wunderbare Arbeit, geben auch ein Organ raus, Skeptiker, kann sie nur empfehlen. Und die haben gestern, typischens in Wien, das goldene Brett vorm Kopf wieder verliehen. Machen die jedes Jahr. Und gestern standen also drei zur Auswahl. Und zwar zum einen, die dürfte hier bekannt sein, eine Frau Barbara Steffens, Gesundheitsministerin des Landes Nordrhein-Westfalen. Die war Aspirantin, die ist eine deklarierte Anhängerin von Alternativmedizin, aber das ist ja nicht alleine, sie will die auch in den Universitäten verankern. Außerdem ist sie der Meinung, dass Alternativmedizin nicht nach den üblichen wissenschaftlichen Wirksamkeitskriterien beurteilt werden kann. Unglaublich, Politikerin, Gesundheitsministerin. Zweite Kandidat war das Netzwerk Impfentscheid, also diese Leute, die entgegen jeder Evidenz erklären, dass Impfen schädlich sei, die verantwortlich dafür sind, mit Masernpartys und was weiß ich, für das Leid von vielen Kindern, die aber in der Wahnvorstellung leben, dass Impfen eine große Verschwörung sei. Da war der zweite Kandidat und der dritte Kandidat war Javier Naidoo, dieser wahnsinnige Verschwörungstyp, der mit einem riesen Einfluss auf junge Leute, der also der Reichsbürgerbewegung anhängt, die Existenz der Bundesrepublik leugnet und. Ich habe vorhin gerade noch mal ins Netz geschaut. Ich weiß jetzt, wer das goldene Brett vom Kopf gekriegt hat, aber im Grunde genommen hätten es alle drei kriegen können. Also der Javier Naidu hat es gekriegt, aber die anderen drei hätten es genauso gut kriegen können. Das ist nur ein Hinweis auf GEWUP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von paranormalen Sachen. Der Sigmund Freud hat die Geschichte, wie man sich denn nun anfühlt, wenn man die Religiosität überwinden will oder überwunden hat, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist nicht einfach so die große Befreiung und dann geht es einem gut, sondern er vergleicht es eher mit dem Kind, das aus dem Vaterhaus hinaustritt. Heute wird man Elternhaus sagen. Gewiss wird der Mensch sich danach in einer schwierigen Situation befinden. Er wird sich seine ganze Hilflosigkeit, seine Geringfügigkeit im Getriebe der Welt eingestehen müssen. Nicht mehr der Mittelpunkt der Schöpfung, nicht mehr das Objekt zärtlicher Fürsorge einer gütigen Vorsehung. Er wird in derselben Lage sein wie das Kind, welches das Vaterhaus verlassen hat, in dem es ihm so warm und behaglich war. Aber nicht wahr? Der Infantilismus ist dazu bestimmt, überwunden zu werden. Der Mensch kann nicht ewig Kind bleiben. Oder noch kürzer, Karl Marx, die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Das heißt, Religiosität überwinden und Kapitalismus überwinden gehören zusammen. Und wichtig ist immer zu wissen, die höhere Macht ist menschengemacht. Jede höhere Macht ist menschengemacht. Menschen schaffen sich Fetische. Die Fetische sind menschengemacht. Menschen schaffen sich Dinge, Verhältnisse, Glauben, der sich verselbstständigt. Und sie fangen an, daran zu glauben, es sei eine höhere Macht und verstehen nicht mehr, dass sie das selber geschaffen haben. Ob diese höhere Macht mal als Gottesfetisch auftritt oder als Kapitalfetisch auftritt, es ist immer menschengemacht. Der Kapitalfetisch ist wie der Gottesfetisch immer menschengemacht. Der berühmte marxische Imperativ, kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, ein sehr bekannter Satz, beginnt bekanntlich damit. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter und so weiter. Darum geht es. Die Kritik der Religion ist der Anfang aller Kritik und in der Linken wurde Religionskritik seit Jahrzehnten ziemlich vernachlässigt und ich glaube, das rächt sich langsam und das müsste man wieder ändern. Worum geht's? Ganz kurz zum Schluss nochmal, darum geht's, dass kein Mensch unterworfen wird und dass sich kein Mensch selber unterwirft. Und so viel die alte Linke auch falsch gemacht hat und ihr vorzuwerfen ist, aber das stimmt noch, dass uns kein höheres Wesen rettet, kein Gott, kein Kaiser, noch die Buhnen. Ne? Das müssen wir schon selber tun. So, jetzt danke ich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.